Die Arme nach oben, der Blick geradeaus, die Handflächen schauen mich an. Hashtag Ferguson, Hashtag Brown, eine US-Flagge, davor das Blut einer schwarzen Person. Hashtag Ferguson, Hashtag Brown, Comic, Bilder, Artikel, Artikel, Brown, Ferguson, das kleine Häkchen, ich will das nicht sehen, half in den ersten Tagen. Black man unarmed, ich will das nicht sehen. Racist cop, black man, ich will das nicht sehen. Jedes Jahr werden der USA ich will das nicht sehen. Meine Pinnwand erstickt in Bildern toter schwarzer Menschen. Meinem Cousin antworte ich nicht. Hey, hast du mitgekriegt, was hier gerade abgeht? Ich will das nicht hören. Hey Cousine, hast du's gehört? Ich will das nicht hören. Uns trennen tausende Meilen. New York, Berlin. Wir gehen jetzt zur Demo, rate mal, sogar mein Bruder kommt mit. Ich höre, lese und antworte nein. Doch du? Du willst das nicht sehen. Ich will meinen Onkel anrufen und darum bitten, euch nicht zu lassen. Jeder sollte dagegen protestieren. Jeder, nur nicht ihr. Nur nicht dort. Hey, ich meine, unser Leben ist ja nicht mehr wert, als es seines war. Ich will das nicht lesen. Als Argument für die Demo gedacht, stärkt es nur meine Angst. Mein Leben ist nicht mehr wert, als es seines war. Auch für sie. Unhörbar brülle ich dir entgegen. Auch für sie. Doch das Facebook-Grün verschwindet und du bist losgezogen. Mein Cousin, 19 Jahre alt, Kommunist und das kleine Problem meiner Familie. Als er 10 war, kam er in die USA. Schwarz wurde er erst dort. Schwarz war er schon immer. Nun zum Studium, Ratlosigkeit bei den Eltern. Er will nach Spanien, dahin, wo die Kämpfe sind. Danach will er zurück in die Heimat, da, wo die Proteste sind. Er brüllt Polizisten seine Wut entgegen, weißen Personen seine Wut entgegen. Er ist laut, er ist trainiert, er ist schwarz. Er ist jeden Tag in Gefahr. Mein Vater ruft mich an. Tochter, glaubst du, er lässt sich erschießen? Ich sage nein. Er atmet tief durch. Ich denke nicht, dass er sich erschießen lässt. Auch Brown und all die anderen haben sich nicht erschießen lassen. Sie trifft keine Schuld, sie wurden erschossen. Papas sprachlicher Fehler gibt mir die Chance, meine Angst zu verstecken. Ich tröste, spreche Mut zu und bin doch mit einem Auge am Warten. Ich will, dass das kleine grüne Lämpchen leuchtet. Ich will keinen Hashtag mit deinem Namen.